Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner. Von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Entsprechungen. Erde. Entsprechungen. Die Klingel rasselte wütend, und als Miss Parker zum Sprachrohr ging, rief eine wütende Stimme mit schneidendem nordirischen Akzent: »Schicken Sie Farrington hoch!« Miss Parker kehrte an ihre Maschine zurück und sagte zu einem Mann, der an einem Pult schrieb: »Mr. Arlane will Sie oben sprechen.« Der Mann murmelte flüsternd: »Zum Teufel mit ihm!« und stieß einen Stuhl zurück, um aufzustehen. Stehend wirkte er groß und massig. Er hatte ein sackendes, dunkelweinfarbenes Gesicht mit hellen Augenbrauen und Schnurrbart. Seine Augen traten leicht hervor und ihr Weißes war schmutzig. Er hob die Barriere und ging, vorbei an den Klienten, mit schwerem Schritt hinaus. Schwer stieg er hinauf zum zweiten Treppenabsatz, wo eine Tür ein Messingschild mit der Aufschrift »Mr. Allen« trug. Hier blieb er stehen, schnaufte vor Anstrengung und Verdruss und klopfte. Die schrille Stimme rief: »Herein!« Der Mann betrat Mr. Allens Zimmer. Im gleichen Moment ließ Mr. Allen, ein kleiner Mann mit einer goldgerandeten Brille auf einem glatt rasierten Gesicht, seinen Kopf über einem Stapel von Dokumenten hochschnellen. Der Kopf war so rosig und haarlos, dass er wie ein großes Ei aussah, das da auf den Papieren ruhte. »Mr. Allen verlor keinen Augenblick. Farrington, was soll das heißen? Warum muss ich mich immer über Sie beschweren? Darf ich wohl fragen, warum Sie keine Abschrift von dem Vertrag zwischen Bodley und Curran gemacht haben? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er um 4 fertig sein muss. Aber Mr. Shelley hat gesagt, Sir, kümmern Sie sich gefälligst um das, was ich sage, und nichts davon, Mr. Shelley hat gesagt, Sir. Immer haben Sie irgendeine Ausrede, um sich um die Arbeit zu drücken. Lassen Sie sich gesagt sein, dass ich die Sache Mr. Crosby melden werde, wenn der Vertrag nicht bis heute Abend abgeschrieben ist. Haben Sie mich jetzt verstanden?« »Jawohl, Sir. Haben Sie mich jetzt verstanden?« »Und dann noch eine Kleinigkeit. Ich könnte ebenso gut an der Wand predigen wie Ihnen. Merken Sie sich ein für alle Mal, dass Sie eine halbe Stunde Mittagspause haben und nicht anderthalb. Ich möchte mal wissen, wie viel Gänge denn der Herr speist. Hab ich mich jetzt klar ausgedrückt?« »Jawohl, Sir.« Mr. Allen senkte den Kopf wieder auf seinen Papierstapel. Der Mann starrte unverwandt auf den blanken Schädel, der die Geschäfte von Crosby und Allen führte, und schätzte seine Zerbrechlichkeit ab. Ein Zornkrampf umklammerte eine kurze Weile seine Kehle und löste sich dann, um ein akutes Durstgefühl zu hinterlassen. Dem Mann kam das Gefühl bekannt vor, und es war ihm nach einer ordentlich durchzechten Nacht zumute. Der Monat war schon mehr als halb vorbei, und wenn er die Abschrift rechtzeitig fertig bekäme, gäbe ihm Mr. Allen vielleicht eine Anweisung für den Kassierer. Er rührte sich nicht und blickte unverwandt auf den Kopf über dem Papierstapel. Plötzlich begann Mr. Allen, alle Papiere durcheinander zu werfen, auf der Suche nach irgendetwas. Dann, als wäre er der Anwesenheit des Mannes bis zu diesem Augenblick nicht gewahr gewesen, ließ er den Kopf von neuem hochschnellen und sagte: »Nanu, wollen Sie den ganzen Tag dastehen? Auf mein Wort, Farrington, Sie nehmen die Dinge leicht.« »Ich habe gewartet, um zu sehen.« »Sehr schön. Sie brauchen nicht zu warten, um zu sehen. Gehen Sie runter und machen Sie Ihre Arbeit.« Der Mann ging schwer zur Tür. Und als er das Zimmer verließ, hörte er, wie Mr. Allen ihm nachrief, dass Mr. Crosby von der Sache erfahren würde, wenn der Vertrag bis zum Abend nicht abgeschrieben wäre. Er kehrte an sein Pult im Büro unten zurück und zählte die Blätter, die noch abzuschreiben blieben. Er nahm seinen Federhalter und tauchte ihn in die Tinte. Doch dann blickte er weiter dümmlich auf die letzten Worte, die er geschrieben hatte. »In keinem Fall soll besagter Bernard Bodley...« Der Abend brach herein. Und in ein paar Minuten würden sie die Gasbeleuchtung anstecken. Dann könnte er schreiben. Er spürte, dass er den Durst in seiner Kehle löschen musste. Er stand von seinem Pult auf, hob die Barriere wie zuvor und verließ das Büro. Als er hinausging, sah ihn der Bürovorsteher fragend an. »Schon in Ordnung, Mr. Shelley«, sagte der Mann und zeigte mit dem Finger, um den Bestimmungsort seiner Unternehmung anzudeuten. Der Bürovorsteher warf einen Blick auf den Hutständer, doch da er die Reihe vollzählig fand, sagte er nichts. Sobald er draußen auf der Treppe war, zog der Mann eine karierte Schäfermütze aus der Tasche, setzte sie auf und lief schnell die wackelige Treppe hinab. Von der Haustür an ging er verstohlen dicht an den Häusern entlang, zur Ecke, und tauchte plötzlich in einen Hauseingang. Im dunklen Hinterzimmer von O'Neills Kneipe war er jetzt in Sicherheit. Und indem er das kleine Fenster zum Schankraum mit seinem geröteten Gesicht ausfüllte, das die Farbe dunklen Weines oder dunklen Fleisches hatte, rief er: »Los, Pat, bringen Sie uns mal ein Glas Porter, seien Sie so gut.« Der Kurat brachte ihm ein Glas einfachen Porter. Der Mann stürzte es auf einen Zug herunter und verlangte ein Kümmelkorn. Er legte seinen Penny auf die Theke, ließ den Kuraten in der Düsternis danach tasten und zog sich aus dem Hinterzimmer so verstohlen zurück, wie er gekommen war. Dunkelheit, begleitet von dichtem Nebel, überwältigte die Februardämmerung. Und die Laternen auf der Eustace Street waren angezündet worden. Der Mann ging an den Häusern entlang bis zur Tür seines Büros und fragte sich, ob er seine Abschrift wohl rechtzeitig schaffen würde. Auf der Treppe grüßte ein feuchter, durchdringender Parfümgeruch seine Nase. Offenbar war Miss Delacour gekommen, während er bei O'Neill gewesen war. Er stopfte seine Mütze in die Tasche zurück, nahm eine geistesabwesende Miene an und trat wieder in das Büro. »Mr. Allein hat nach Ihnen gerufen«, sagte der Bürovorsteher streng. »Wo waren Sie?« Der Mann warf einen kurzen Blick auf die beiden Klienten, die an der Barriere standen, als wolle er zu verstehen geben, dass ihre Gegenwart ihn an einer Antwort hindere. Da die Klienten beide männlichen Geschlechts waren, erlaubte sich der Bürovorsteher ein Lachen. »Ich kenne die Tour«, sagte er. »Fünfmal am Tag ist ein bisschen...« »Na, machen Sie schon schnell und suchen Sie die Abschrift unserer Korrespondenz in der Sache Delacour für Mr. Allain heraus.« Diese Worte in Gegenwart des Publikums, das schnelle Treppensteigen und der Porter, den er so hastig heruntergestürzt hatte, brachten den Mann durcheinander. Und als er sich an sein Pult setzte, um das Verlangte herauszusuchen, wurde ihm klar, wie hoffnungslos die Aufgabe war, die Abschrift des Vertrages noch vor 5:30 fertigzustellen. Die finster feuchte Nacht kam, und er sehnte sich, sie in den Kneipen zu verbringen, mit seinen Freunden inmitten des grellen Gaslichts und des Geklirrs der Gläser zu trinken. Er suchte die Delacour-Korrespondenz heraus und verließ das Büro. Er hoffte, Mr. Allain würde nicht entdecken, dass die beiden letzten Briefe fehlten. Das feuchte, durchdringende Parfüm lagerte auf dem ganzen Weg hinauf in Mr. Allains Zimmer. Miss Delacour war eine Frau mittleren Alters und von jüdischem Aussehen. Mr. Allain, hieß es, habe es auf sie oder ihr Geld abgesehen. Sie kam oft ins Büro und blieb dann immer lange. Sie saß jetzt in einer Wolke von Parfüm neben seinem Pult, strich über den Griff ihres Schirms und nickte mit der großen schwarzen Feder auf ihrem Hut. Mr. Allain hatte seinen Stuhl so gedreht, dass er ihr gegenüber saß und seinen rechten Fuß forsch auf sein linkes Knie geworfen. Der Mann legte die Korrespondenz auf das Pult und verbeugte sich respektvoll. Doch weder Mr. Allain noch Miss Delacour nahm irgendeine Notiz von seiner Verbeugung. Mr. Allain tippte mit dem Finger auf die Korrespondenz und schnickte ihn dann in seine Richtung, als wolle er sagen: »Schon gut, Sie können gehen.« Der Mann kehrte in das Büro unten zurück und setzte sich wieder an sein Pult. Er starrte angespannt auf den unvollendeten Satz. »In keinem Fall soll besagter Bernard Bodley«, und dachte, dass es doch seltsam wäre, wie die letzten drei Wörter mit demselben Buchstaben anfingen. Der Bürovorsteher begann, Miss Parker zu drängen. Sie würde, sagte er, die Briefe nie rechtzeitig für die Post getippt haben. Der Mann lauschte ein paar Minuten lang dem Klappern der Maschine und machte sich dann daran, seine Abschrift zu beenden. Doch sein Kopf war nicht klar und seine Gedanken wanderten fort zu dem grellen Licht und dem Geklirr des Wirtshauses. Es war eine Nacht für heißen Punsch. Er quälte sich weiter mit seiner Abschrift, aber als die Uhr 5 schlug, hatte er immer noch 14 Seiten zu schreiben. Zum Teufel damit. Es war nicht zu schaffen. Gerne hätte er laut geflucht, hätte er seine Faust wuchtig auf irgendetwas niedergehen lassen. Er war so erbittert, dass er Bernard Bernard statt Bernard Bodley schrieb und auf einem neuen Blatt noch einmal anfangen musste. Er fühlte sich stark genug, das ganze Büro eigenhändig kurz und klein zu schlagen. Sein Körper brannte darauf, etwas zu tun, hinauszustürzen und in Gewalttätigkeit zu schwelgen. All die Demütigungen seines Lebens erbitterten ihn. Ob er den Kassierer privat um einen Vorschuss bitten konnte? Nein, mit dem Kassierer war nichts anzufangen. Verdammt nichts. Der würde ihm keinen Vorschuss geben. Er wusste, wo er die Jungs finden würde. Leonard und O'Halloran und Nosey Flynn. Das Barometer seiner Gefühlslage zeigte eine Unwetterperiode an. Seine Vorstellungen hatten ihn so abgelenkt, dass sein Name zweimal gerufen wurde, ehe er antwortete. Mr. Allain und Miss Delacore standen vor der Barriere. Und alle Angestellten hatten sich erwartungsvoll umgewandt. Der Mann stand von seinem Pult auf. Mr. Allain begann eine Schimpftirade und sagte, dass zwei Briefe fehlten. Der Mann antwortete, er wisse nichts von ihnen, er habe eine genaue Abschrift gemacht. Die Tirade ging weiter. Sie war so bitter und heftig, dass der Mann nur schwer seine Faust zurückhalten konnte, auf den Kopf des Männchens vor ihm niederzufahren. »Ich weiß nichts von irgendwelchen anderen zwei Briefen«, sagte er dümmlich. »Sie wissen nichts.« »Sie wissen natürlich nichts«, sagte Mr. Allain. »Sagen Sie«, fügte er hinzu, nachdem er zunächst einen beifallheischenden Blick auf die Dame neben sich gerichtet hatte, »halten Sie mich für einen Idioten?« »Halten Sie mich für einen Vollidioten!« Der Mann blickte von dem Gesicht der Dame zu dem kleinen Eierkopf und wieder zurück. Und fast ehe es ihm bewusst wurde, hatte seine Zunge einen glückhaften Augenblick gefunden. »Das, Sir«, sagte er, »fragen Sie mich besser nicht.« Die Angestellten hielten den Atem an. Alle waren sie perplex. Der Urheber des Bonmots nicht minder als seine Nachbarn. Und Miss Delacore, die eine derbe, freundliche Person war, begann breit zu lächeln. Mr. Allain lief rot an wie eine wilde Rose, und sein Mund begann vor zwergenhafter Leidenschaft zu zucken. Er schüttelte seine Faust vor dem Gesicht des Mannes, bis sie wie der Griff eines elektrischen Geräts zu zittern schien. Sie unverschämter Flegel! Ich mache kurzen Prozess mit Ihnen. Warten Sie nur ab. Sie werden sich bei mir für diese Unverschämtheit entschuldigen, oder Sie verlassen das Büro auf der Stelle. Sie verlassen es, sage ich Ihnen, oder Sie entschuldigen sich bei mir. Er stand im Hauseingang dem Büro gegenüber und wartete ab, ob der Kassierer allein herauskommen würde. Alle Angestellten kamen heraus, und schließlich kam auch der Kassierer mit dem Bürovorsteher. Es hatte keinen Zweck, auch nur ein Wort mit ihm zu sprechen, wenn er mit dem Bürovorsteher zusammen war. Seine Lage, fühlte der Mann, war schlecht genug. Er war genötigt worden, sich bei Mr. Allain für seine Unverschämtheit unterwürfig zu entschuldigen. Doch er wusste, was für ein Wespennest das Büro jetzt für ihn sein würde. Es war ihm in Erinnerung, wie Mr. Allain den kleinen Peak aus dem Büro getrieben hatte, um Platz für seinen eigenen Neffen zu schaffen. Er war wütend und durstig und rachsüchtig, böse auf sich selber wie auf alle anderen. Keine Stunde würde Mr. Allain ihn in Frieden lassen. Sein Leben würde die Hölle sein. Dieses Mal hatte er sich richtig zum Idioten gemacht. Konnte er denn seine Zunge nicht im Zaum halten? Aber sie waren von Anfang an nicht miteinander ausgekommen. Er und Mr. Allen. Jedenfalls seit dem Tage nicht, als Mr. Allen mit angehört hatte, wie er zur Belustigung von Higgins und Miss Parker seinen nordirischen Akzent nachmachte. Damit hatte es angefangen. Er hätte versuchen können, Higgins anzupumpen. Aber Higgins hatte ja selber nie etwas. Ein Mann, der für zwei Haushalte aufzukommen hatte, natürlich konnte der nicht. Wieder fühlte er, wie sein großer Körper auf die Wohltat des Wirtshauses brannte. Der Nebel ließ ihn frösteln, und er fragte sich, ob er Pat bei O'Neill anhauen könne. Mehr als ein Schilling war bei ihm nicht zu holen, und ein Schilling hatte keinen Zweck. Doch irgendwoher musste er das Geld bekommen. Seinen letzten Penny hatte er für das Glas Porter ausgegeben. Und bald wäre es zu spät, noch irgendwo Geld herzukriegen. Plötzlich, als er an seiner Uhrkette fingerte, fiel ihm Terry Kellys Pfandhaus in der Fleet Street ein. Das war die Idee. Warum war ihm das nicht eher eingefallen? Er ging schnell durch die enge Tempelbar und murmelte vor sich hin, dass sie von ihm aus alle zur Hölle fahren könnten, weil er sich jedenfalls einen vergnügten Abend machen würde. Der Angestellte bei Terry Kelly sagte eine Crown, doch der Deponent bestand auf 6 Schilling. Und schließlich wurden ihm tatsächlich 6 Schilling bewilligt. Er verließ das Pfandhaus fröhlich und machte einen kleinen Geldzylinder zwischen Daumen und Fingern. Auf der Westmoreland Street wimmelten die Gehsteige von jungen Männern und Frauen, die von der Arbeit kamen. Und zerlumpte Knirpse liefen hin und her und riefen die Namen der Abendausgaben aus. Der Mann schritt durch die Menge, betrachtete das Schauspiel im Großen und Ganzen mit stolzer Genugtuung und starrte die Büromädchen gebieterisch an. Sein Kopf war voll von dem Lärm der Tramglocken und der sirrenden Stromabnehmer. Und seine Nase schnupperte schon die kräuselnden Punschdämpfe. Während er weiterging, überlegte er sich im Voraus, wie er den Jungs den Vorfall erzählen würde. Also, ich habe ihn nur angesehen, ganz kühl, nicht? Und dann habe ich sie angesehen. Dann habe ich wieder ihn angesehen. Ich habe mir Zeit gelassen, nicht? Das fragen Sie mich besser nicht, sag ich. Nosey Flynn saß in seiner Stammecke bei Davy Byrne. Und als er die Geschichte hörte, gab er Farrington einen halben aus. Das wäre eine der dollsten Sachen, die er je gehört hätte. Farrington gab seinerseits einen aus. Nach einer Weile kamen O'Halloran und Paddy Leonard herein, und die Geschichte wurde ihnen wiederholt. O'Halloran gab der ganzen Runde je einen Dreiviertel heißen Malzwhisky aus und erzählte die Geschichte von der Replik, die er dem Bürovorsteher gegenüber gemacht hatte, als er bei Callan in der Farnsworth Street arbeitete. Doch da seine Replik in der Art der losen Schäfer in den Eklogen war, musste er zugeben, dass sie nicht so gescheit war wie Farringtons Replik. Darauf forderte Farrington die Jungs auf, ihren Schnaps wegzuputzen und noch einen zu sich zu nehmen. Als sie gerade ihre Medizin bestellten, wer kam da herein? Higgins. Natürlich musste er sich zu den anderen setzen. Die Männer forderten ihn auf, seine Version zum Besten zu geben. Und er tat es sehr lebhaft, denn der Anblick 5 kleiner heißer Whiskys war sehr aufmunternd. Alle brüllten sie vor Lachen, als er zeigte, wie Mr. Allen die Faust vor Farringtons Gesicht geschüttelt hatte. Dann machte er Farrington nach, sagte, »Und da steht er so kühl wie nur was.« Während Farrington die Gesellschaft aus seinen schweren, schmutzigen Augen ansah, lächelte, und von Zeit zu Zeit mit Hilfe seiner Unterlippe verirrte Schnapstropfen aus seinem Schnurrbart herunterholte. Als diese Lage zu Ende war, entstand ein Schweigen. O'Halloran hatte Geld, doch von den anderen beiden schien keiner welches zu haben. Also verließ die ganze Gesellschaft etwas bedauernd die Kneipe. An der Ecke Duke Street schwenkten Higgins und Nosey Flynn links ab, während die anderen 3 zurückgingen in Richtung Stadtzentrum. Regen nieselte auf die kalten Straßen nieder. Und als sie das Ballast Office erreichten, schlug Farrington das Gotchhaus vor. Die Kneipe war voll von Männern und laut vom Lärm der Zungen und Gläser. Die 3 drängten sich an den winselnden Streichholzverkäufern nahe der Tür vorbei und bildeten eine kleine Gruppe an der Ecke der Theke. Sie begannen, Geschichten auszutauschen. Leonard stellte sie einem jungen Kerl namens Weathers vor, der im Tivoli als Akrobat und dummer August auftrat. Farrington gab eine ganze Runde aus. Weathers sagte, er nehme einen kleinen irischen und Apollinaris. Farrington, der feste Vorstellungen davon hatte, was ich gehörte, fragte die Jungs, ob auch sie einen Apollinaris wollten. Aber die Jungs forderten Tim auf, ihren heiß zu machen. Das Gespräch wandte sich dem Theater zu. O'Halloran gab eine Runde aus und dann gab Farrington noch eine Runde aus, während Weathers einwandte, dass solche Gastfreundschaft zu irisch wäre. Er versprach, sie hinter die Kulissen zu bringen und mit ein paar netten Mädchen bekannt zu machen. O'Halloran sagte, dass er und Leonard mitkommen würden, aber Farrington nicht, weil er ja ein verheirateter Mann wäre. Und Farringtons schwere, schmutzige Augen musterten die Gesellschaft tückisch, zum Zeichen, dass er verstand, dass man sich über ihn lustig machte. Weathers ließ allen gerade nur einen kurzen auf seine Rechnung kommen und versprach, sie später bei Mulligan in der Poolback Street wiederzutreffen. Als das Scotchhaus schloss, gingen sie um die Ecke zu Mulligan. Sie gingen in die Hinterstube und O'Halloran bestellte eine Runde kleiner, heißer Specials. Sie begannen sich alle benebelt zu fühlen. Farrington gab gerade noch eine weitere Runde aus, als Weathers zurückkam. Zu Farringtons großer Erleichterung trank er diesmal ein Glas Bitter. Die Mittel wurden knapp, aber noch hatten sie genug, um weiterzumachen. Im Augenblick kamen zwei junge Frauen mit großen Hüten und ein junger Mann in einem karierten Anzug herein und setzten sich an einen Tisch in der Nähe. Weathers grüßte sie und erzählte den anderen, dass sie aus dem Tivoli wären. Farringtons Augen wanderten jeden Moment zu einer der jungen Frauen hinüber. Ihre Erscheinung hatte etwas Auffallendes. Ein riesiger Schal aus pfauenblauem Musselin war um ihren Hut geschlungen und in einer großen Schleife unter dem Kinn verknotet. Und sie trug hellgelbe Handschuhe, die bis zum Ellbogen reichten. Farrington starrte bewundernd auf den rundlichen Arm, den sie sehr oft und mit viel Anmut bewegte. Und als sie nach kurzer Zeit seinen Blick erwiderte, bewunderte er noch mehr ihre großen, dunkelbraunen Augen. Ihr schräger, staunender Ausdruck faszinierte ihn. Ein- oder zweimal sah sie flüchtig zu ihm herüber, und als die Gruppe aufbrach, streifte sie seinen Stuhl und sagte mit Londoner Akzent: »Oh, pardon.« Er verfolgte, wie sie den Raum verließ, in der Hoffnung, dass sie sich nach ihm umsehen werde, doch er wurde enttäuscht. Er verfluchte seinen Geldmangel und verfluchte all die Runden, die er ausgegeben hatte. Besonders all die Whiskys und Apollinaris, die er Weathers ausgegeben hatte. Wenn ihm etwas verhasst war, dann ein Schmarotzer. Er war so zornig, dass ihm die Unterhaltung seiner Freunde entging. Als Paddy Leonard ihn rief, stellte er fest, dass sie über Kraftproben redeten. Weathers zeigte der Runde seinen Bizeps und gab so an, dass die anderen beiden Farrington aufgefordert hatten, die nationale Ehre zu retten. Farrington zog also seinen Ärmel hoch und zeigte der Runde seinen Bizeps. Die beiden Arme wurden geprüft und verglichen. Und schließlich kam man überein, eine Kraftprobe zu veranstalten. Der Tisch wurde abgeräumt, die beiden stützten ihre Ellbogen darauf und verklammerten ihre Hände. Wenn Paddy Leonard lossagte, sollte jeder versuchen, die Hand des anderen auf den Tisch herunterzudrücken. Farrington sah sehr ernst und entschlossen aus. Die Probe begann. Nach etwa 30 Sekunden drückte Weathers die Hand seines Gegners langsam auf den Tisch herunter. Der Zorn und die Demütigung, von einem solchen Grünschnabel geschlagen worden zu sein, rötete Farringtons dunkelweinfarbenes Gesicht noch mehr. »Man darf sein Körpergewicht nicht einsetzen. Fair spielen«, sagte er. »Wer spielt hier nicht fair?«, sagte der andere. »Nochmal, wer zweimal von dreien gewinnt.« Die Probe begann von neuem. Auf Farringtons Stirn traten die Adern hervor, und Weathers bleiches Gesicht bekam die Farbe einer Päonie. Ihre Hände und Arme zitterten vor Anstrengung. Nach langem Kampf drückte Weathers die Hand seines Gegners wieder langsam auf den Tisch. Die Zuschauer murmelten beifällig. Der Kurat, der neben dem Tisch stand, nickte mit seinem roten Kopf zum Sieger hin und sagte mit blöder Vertraulichkeit: »Jawohl, so wird's gemacht.« »Was zum Teufel verstehen Sie davon?« sagte Farrington grimmig und drehte sich zu dem Mann um. »Wieso haben Sie dazwischen zu reden?« »Psst, psst«, sagte O'Halloran mit einem Blick auf Farringtons gewalttätigen Gesichtsausdruck. »Jetzt blecht mal, Jungs. Einen Schluck trinken wir noch und dann raus hier.« Ein Mann mit sehr verdrossenem Gesicht stand an der Ecke der O'Connell Bridge und wartete auf die kleine Tram nach Sandy Mount, die ihn nach Hause bringen sollte. Er war voll von schwelendem Zorn und Rachsucht. Er fühlte sich gedemütigt und missgelaunt. Er fühlte sich noch nicht einmal betrunken. Und er hatte nur noch 2 Pence in der Tasche. Er fluchte auf alles. Er hatte sich geschafft im Büro, hatte seine Uhr versetzt, sein ganzes Geld ausgegeben und er war noch nicht einmal betrunken. Wieder kam das Durstgefühl und er sehnte sich zurück in die heiße, stinkige Wirtschaft. Er hatte seinen Ruf als starker Mann verloren. 2 Mal war er von einem bloßen Jungen geschlagen worden. Wut stieg in ihm hoch. Und als er an die Frau mit dem großen Hut dachte, die ihn gestreift und Pardon gesagt hatte, erstickte ihn die Wut fast. Seine Tram setzte ihn an der Shelburne Road ab und er steuerte seinen massigen Körper im Schatten der Kasernenmauer entlang. Es graute ihm davor, nach Hause zu kommen. Als er durch die Seitentür eintrat, fand er die Küche leer und das Küchenfeuer beinahe erloschen. Er brüllte nach oben. »Ada! Ada!« Seine Frau war klein, hatte scharfe Gesichtszüge, tyrannisierte ihren Mann, wenn er nüchtern war, und wurde von ihm tyrannisiert, wenn er betrunken war. Sie hatten 5 Kinder. Ein kleiner Junge kam die Treppe herabgerannt. »Wer ist das?« sagte der Mann und spähte in die Dunkelheit. »Ich, Papa.« »Wer ist ich? Charlie?« »Nein, Papa. Tom.« »Wo ist deine Mutter?« »Sie ist in der Kirche.« »Ach ja. Hat sie daran gedacht, mir was zu essen dazulassen?« »Ja, Papa. Ich mach die Lampe an.« »Was soll das überhaupt heißen, hier alles dunkel zu lassen? Sind die anderen Kinder im Bett?« Der Mann setzte sich schwer auf einen der Stühle, während der kleine Junge die Lampe anzündete. Er begann, die ordinäre Dubliner Aussprache seines Sohnes nachzumachen, indem er halb zu sich selber sagte, in der Kirche, wenn du nichts dagegen hast. Als die Lampe angezündet war, schlug er mit der Faust auf den Tisch und schrie, was krieg ich zu essen? Ich werde es dir kochen, Papa, sagte der kleine Junge. Der Mann sprang wütend auf und zeigte auf das Feuer. Auf diesem Feuer? Du hast das Feuer ausgehen lassen. Bei Gott, ich will dich lehren, das nochmal zu machen. Er machte einen Schritt auf die Tür zu und griff sich den Spazierstock, der dahinter stand. Ich will dich lehren, das Feuer ausgehen zu lassen, sagte er, während er den Ärmel hochkrempelte, um seinem Arm Spielraum zu geben. Der kleine Junge rief, ach Papa, und rannte heulend um den Tisch. Doch der Mann folgte ihm und bekam ihn an der Jacke zu fassen. Der kleine Junge blickte verängstigt umher, aber da er keinen Fluchtweg sah, fiel er auf die Knie. »Du wirst mir das Feuer noch mal ausgehen lassen«, sagte der Mann und schlug mit dem Stock böse auf ihn ein. »Da hast du es, du Bengel.« Der Junge stieß einen wimmernden Schmerzensschrei aus, als der Stock in seinen Schenkel schnitt. Er faltete die Hände in der Luft und seine Stimme bebte vor Angst. »Ach, Papa«, rief er, »schlag mich nicht, Papa. Ich sag auch ein Ave Maria für dich. Ich sag ein Ave Maria für dich, Papa, wenn du mich nicht schlägst. Ich sag ein Ave Maria.« Entsprechungen mit Christian Friedl, Silvester Groth, Paul Herwig, Nico Holonitsch und Thomas Thieme. Erde. Die Aufseherin hatte ihr erlaubt, gleich nach der Teestunde der Frauen auszugehen. Und Maria freute sich auf ihren Ausgehabend. Die Küche war blitz und blank. Die Köchin sagte, man könne sich spiegeln in den großen Kupferkesseln. Das Feuer war nett und hell, und auf einem der Seitentische lagen 4 ganz große Rosinenkuchen. Diese Rosinenkuchen sahen noch unzerschnitten aus. Doch wenn man dichter heranging, konnte man sehen, dass sie in lange, dicke, gleichmäßige Stücke geschnitten waren, bereit zum Tee herumgereicht zu werden. Maria hatte sie selber geschnitten. Maria war wirklich sehr, sehr klein, aber sie hatte eine sehr lange Nase und ein sehr langes Kinn. Sie sprach ein wenig durch die Nase, immer begütigend. Doch, meine Liebe, und nein, meine Liebe. Immer wurde sie hinzugerufen, wenn die Frauen über ihren Waschzuber zankten. Und immer gelang es ihr, sie wieder friedfertig zu machen. Eines Tages hatte die Aufseherin zu ihr gesagt, Maria, Sie gehören wahrhaftig zu den Friedfertigen. Und die Unteraufseherin und 2 der Damen von der Kommission hatten das Kompliment mit angehört. Und Ginger Mooney sagte immer, dass sie wer weiß, was mit der Taubstumm machen würde, die die Eisen unter sich hatte, wenn Maria nicht wäre. Alle hatten sie Maria so gern. Um 6 Uhr bekämen die Frauen ihren Tee, und sie würde noch vor 7 wegkommen. Von Ball's Bridge zur Nelson-Säule 20 Minuten, von der Säule nach Drumcondra 20 Minuten und 20 Minuten, um die Sachen einzukaufen. Vor 8 noch wäre sie da. Sie nahm ihre Geldbörse mit den Silberschnallen heraus und las noch einmal die Worte »Ein Geschenk aus Belfast«. Sie hatte diese Geldbörse sehr gern, weil Josie ihr vor 5 Jahren mitgebracht hatte, als er und Alfie am Pfingstmontag einmal einen Ausflug nach Belfast gemacht hatten. In der Geldbörse waren 2 halbe Crowns und ein paar Kupfermünzen. Volle 5 Schilling blieben ihr, wenn sie die Tram gezahlt hätte. Was für ein netter Abend das werden würde, wenn die Kinder alle sangen. Hoffentlich käme nur Joe nicht betrunken nach Hause. Er war so anders, wenn er etwas getrunken hatte. Oft hatte er gewünscht, dass sie zu ihnen zöge. Aber sie wäre sich im Wege vorgekommen, obwohl Joes Frau doch riesig nett zu ihr war. Und sie hatte sich auch in das Leben in der Waschanstalt gewöhnt. Joe war ein guter Kerl. Sie hatte ihn großgezogen und Alfie auch. Und Joe sagte oft, »Mama ist Mama, aber Maria ist meine richtige Mutter.« Nachdem es zu Hause den Krach gegeben hatte, hatten ihr die Jungen jene Stellung in der Waschanstalt Dublin bei Lamplight verschafft, und sie gefiel ihr. Vorher hatte sie eine so schlechte Meinung von den Protestanten gehabt, aber jetzt hielt sie sie für sehr nette Leute. Ein bisschen still und ernst, aber im täglichen Leben doch sehr nette Leute. Dann hatte sie auch ihre Pflanzen im Wintergarten und sie sorgte sehr gerne für sie. Sie hatte wunderhübsche Farne und Wachsblumen, und jedes Mal, wenn jemand sie besuchen kam, gab sie dem Besucher 1 oder 2 Ableger aus ihrem Wintergarten. Nur 1 gefiel ihr nicht, und das waren die Traktate an den Wänden. Aber die Aufseherin war im täglichen Umgang eine so nette, eine so feine Frau. Als die Köchin ihr sagte, dass alles fertig sei, ging sie in den Frauenraum und begann, die große Glocke zu läuten. Nach ein paar Minuten kamen die Frauen zu 2 und zu 3 herein, wischten sich ihre dampfenden Hände an den Unterrücken ab und zogen die Ärmel ihrer Blusen über ihre roten, dampfenden Arme. Sie ließen sich vor ihren gewaltigen Bechern nieder, die die Köchin und die Taubstumme mit heißem Tee füllten, der in gewaltigen Blechkannen bereits mit Milch und Zucker gemischt war. Maria überwachte die Verteilung des Rosinenkuchens und achtete darauf, dass jede Frau ihre 4 Stücke bekam. Es ging sehr lustig zu während der Mahlzeit, und es wurde viel gelacht. Lizzie Fleming sagte, Maria würde bestimmt den Ring kriegen. Und obwohl die Fleming das schon an manchem Abend vor Allerheiligen gesagt hatte, musste Maria lachen und sagen, dass sie den Ring gar nicht wollte und auch gar keinen Mann Und als sie lachte, funkelten ihre grau-grünen Augen vor enttäuschter Schüchternheit und ihre Nasenspitze berührte fast die Spitze des Kinns. Dann hob Ginger Mooney ihren Teebecher und trank auf Marias Wohl, während die anderen Frauen alle mit ihren Bechern auf dem Tisch klapperten und sagte, es tue ihr leid, dass sie für diesen Zweck nicht einen Schluck Porter habe. Und wieder lachte Maria, bis ihre Nasenspitze fast die Spitze des Kinns berührte und bis ihr winziger Körper fast auseinanderbarst, weil sie wusste, dass die Mooney es gut meinte, wenn sie natürlich auch Vorstellungen wie eine gewöhnliche Frau hatte. Aber wie froh war Maria, als die Frauen mit ihrem Tee fertig waren und die Köchin und die Taubstumme angefangen hatten, die Teesachen abzuräumen. Sie ging in ihr kleines Schlafzimmer, und da ihr einfiel, dass der nächste Morgen ein Messemorgen war, stellte sie den Zeiger des Weckers von 7 auf 6. Dann zog sie ihren Arbeitsrock und ihre Hausstiefel aus und breitete ihren besten Rock auf dem Bett aus und stellte ihre winzigen Ausgehstiefel an den Fuß des Bettes. Sie wechselte auch die Bluse. Und wie sie vor dem Spiegel stand, dachte sie daran, wie sie sich als junges Mädchen sonntags morgens für die Messe herausgeputzt hatte. Und mit kuriosem Wohlgefallen betrachtete sie sich, den winzigen Körper, den sie so oft geschmückt hatte. Trotz seiner Jahre, fand sie, war es ein netter, properer, kleiner Körper. Als sie nach draußen kam, glänzten die Straßen vor Nässe, und sie war froh um den alten braunen Regenmantel. Die Tram war voll, und sie musste auf dem kleinen Klappsitz am Ende des Wagens sitzen, all den Leuten zugekehrt und mit den Zehen kaum den Boden berührend. In Gedanken legte sie sich zurecht, was sie alles noch zu erledigen hatte, und dachte, wie viel besser es doch war, unabhängig zu sein und sein eigenes Geld in der Tasche zu haben. Sie hoffte, dass sie einen netten Abend verbringen würden. Sie war sicher, dass sie das würden, aber sie musste dennoch daran denken, wie schade es war, dass Alfie und Joe nicht miteinander sprachen. Immer waren sie jetzt zerstritten, aber als Jungen waren sie immer die besten Freunde gewesen. Aber so war eben das Leben. Sie stieg an der Säule aus ihrer Tram und wieselte eilig durch die Menge. Sie ging in Downses Kuchenladen, aber der Laden war so voll, dass es lange dauerte, bis es ihr gelang, bedient zu werden. Sie kaufte ein Dutzend gemischte Pennykuchen und kam schließlich mit einer großen Tüte aus dem Laden. Dann überlegte sie, was sie sonst noch kaufen sollte. Sie wollte etwas richtig Nettes kaufen. Äpfel und Nüsse hätten sie bestimmt reichlich. Es war schwer zu sagen, was sie kaufen sollte, und es fiel ihr nichts ein als Kuchen. Sie beschloss, Plumcake zu kaufen. Aber Downses Plumcake hatte obendrauf nicht genug Mandelguss, so dass sie hinüber in einen Laden in der Henry Street ging. Hier dauerte es eine ganze Weile, bis sie sich schlüssig wurde. Und die schicke junge Dame hinter dem Ladentisch, der sie offenbar ein wenig auf die Nerven ging, fragte sie, ob es Hochzeitstorte sein solle. Das ließ Maria erröten und die junge Dame anlächeln. Doch die junge Dame nahm das alles sehr ernst und schnitt schließlich ein dickes Stück Plumcake ab, packte es ein und sagte, 2 und 4, bitte. Sie dachte, dass sie in der Tram nach Drumcondra stehen müsste, weil keiner der jungen Männer sie zu bemerken schien. Doch ein älterer Herr machte ihr Platz. Es war ein kräftiger Herr, und er trug einen braunen, steifen Hut. Er hatte ein eckiges, rotes Gesicht und einen angegrauten Schnurrbart. Maria dachte, er sehe wie ein Oberst aus. Und es ging ihr durch den Kopf, wie viel höflicher er doch war als die jungen Männer, die einfach vor sich hin starrten. Der Herr begann mit ihr ein Gespräch über den Abend vor Allerheiligen und das Regenwetter. Er meinte, die Tüte sei wohl voll von leckeren Sachen für die Kleinen und sagte, es wäre nur recht, wenn die Kinder ihre Freude hätten, solange sie noch klein waren. Maria war der gleichen Meinung und beehrte ihn mit süchtigen Kopfnicken und zustimmenden Hms. Er war sehr nett zu ihr und als sie an der Canal Bridge ausstieg, dankte sie ihm und machte eine Verbeugung. Und er machte auch eine Verbeugung und lüftete den Hut und lächelte liebenswürdig. Und als sie auf der Terrassenseite hinaufging und ihren winzigen Kopf unter dem Regen duckte, dachte sie, wie leicht es doch wäre, in jemandem den Herrn zu erkennen, selbst wenn er ein wenig beduselt war. Alle sagten sie, ah, da ist ja Maria, als sie bei Joe ankam. Joe war da, er war aus dem Geschäft nach Hause gekommen und alle Kinder hatten ihre Sonntagssachen an. Zwei große Mädchen von nebenan waren auch da und Spiele waren im Gange. Maria gab die Kuchentüte dem ältesten Jungen Alfie, damit er sie teile. Und Mrs. Donnelly sagte, es wäre furchtbar lieb von ihr, so eine große Tüte Kuchen mitzubringen, und ließ alle Kinder »Danke, Maria« sagen. Aber Maria sagte, für Papa und Mama habe sie etwas Besonderes mitgebracht, etwas, das sie bestimmt gerne mögen würden, und sie begann, ihren Plumcake zu suchen. Sie sah in der Tüte von Downs nach und dann in den Taschen ihres Regenmantels und dann auf der Flurgarderobe, aber nirgends konnte sie ihn finden. Dann fragte sie alle Kinder, ob jemand ihn aufgegessen habe, aus Versehen natürlich. Aber die Kinder sagten alle nein und sahen aus, als äßen sie ungern Kuchen, wenn sie des Diebstahls bezichtigt würden. Jeder hatte eine Lösung für das Rätsel. Und Mrs. Donnelly sagte, es sei klar, dass Maria ihn in der Tram liegen gelassen habe. Maria, der einfiel, wie verwirrt der Herr mit dem angegrauten Schnurrbart sie gemacht hatte, errötete vor Scham und Verdruss und Enttäuschung. Bei dem Gedanken an die missglückte kleine Überraschung und an die 2 Schilling und 4 Pence, die sie für nichts und wieder nichts hinausgeworfen hatte, brach sie fast in Tränen aus. Aber Joe sagte, es mache nichts, und bat sie, sich ans Feuer zu setzen. Er war sehr nett zu ihr. Er erzählte ihr alles, was in seinem Büro vor sich ging, und wiederholte eine kesse Antwort, die er dem Vorsteher gegeben hatte. Maria begriff nicht, warum Joe über seine Antwort so lachte, aber sie sagte, der Vorsteher müsse ja so im Umgang ein sehr anmaßender Mann gewesen sein. Joe sagte, so schlimm sei er nicht, wenn man ihn nur zu nehmen wisse, er sei ein ganz anständiger Kerl, solange man ihn nicht gegen den Strich bürste. Mrs. Donnelly spielte für die Kinder Klavier, und sie tanzten und sangen. Dann reichten die beiden Mädchen von nebenan die Nüsse herum. Keiner konnte die Nussknacker finden, und Joe wurde darüber fast ungehalten und fragte, wie sie sich wohl vorstellten, dass Maria ohne Nussknacker Nüsse knacke. Aber Maria sagte, sie mache sich gar nichts aus Nüssen, und sie sollten doch ihretwegen keine Umstände machen. Dann fragte Joe, ob sie eine Flasche Stout wolle, und Mrs. Donnelly sagte, auch Portwein sei im Haus, wenn sie den lieber möge. Maria sagte, am liebsten wäre es ihr, wenn sie ihr gar nichts anböten. Aber Joe blieb dabei. So ließ ihm Maria denn seinen Willen, und sie saßen am Feuer und redeten von alten Zeiten. Und Maria dachte, sie würde ein gutes Wort für Alfie einlegen. Aber Joe rief, dass Gott ihn auf der Stelle tot umfallen lassen solle, wenn er je wieder ein Wort mit seinem Bruder spräche. Und Maria sagte, es tue ihr leid, von der Sache angefangen zu haben. Mrs. Donnelly sagte zu ihrem Mann, es sei einfach eine Schande, so von seinem Eigenfleisch und Blut zu sprechen. Aber Joe sagte, dass Alfie nicht sein Bruder sei, und fast gab es Streit darüber. Aber Joe sagte, an so einem Abend wolle er sich nicht ereifern, und bat seine Frau, noch etwas Stout aufzumachen. Die beiden Mädchen von nebenan hatten ein paar Allerheiligenspiele arrangiert, und bald war alles wieder fröhlich. Maria war glücklich, die Kinder so fröhlich und Joe und seine Frau in so guter Laune zu sehen. Die Mädchen von nebenan stellten ein paar Untertassen auf den Tisch und führten dann die Kinder mit verbundenen Augen an den Tisch. Eins bekam das Gebetbuch und die anderen drei bekamen das Wasser. Und als eins der Mädchen von nebenan den Ring bekam, drohte Mrs. Donnelly dem errötenden Mädchen mit dem Finger, als wolle sie sagen, »Oh, ich weiß schon Bescheid.« Sie bestanden dann darauf, auch Maria die Augen zu verbinden und sie zum Tisch zu führen, um zu sehen, was sie bekommen würde. Und während sie ihr die Binde umlegten, lachte Maria und lachte wieder, bis ihre Nasenspitze fast die Spitze ihres Kinns berührte. Sie führten sie unter Lachen und Scherzen an den Tisch und sie streckte die Hand in die Luft aus, wie man ihr sagte. Sie bewegte die Hand in der Luft hin und her und senkte sie auf eine der Untertassen. Ihre Finger fühlten eine weiche, feuchte Masse und sie war überrascht, dass niemand sprach oder ihr die Binde abnahm. Einige Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann gab es viel hin und her und Geflüster. Jemand sagte etwas vom Garten. Und schließlich sagte Mrs. Donnelly sehr ungehalten etwas zu einem der Mädchen von nebenan und forderte sie auf, das sofort hinauszuwerfen. Das wäre kein Spiel. Maria begriff, dass diesmal etwas nicht gestimmt hatte. Und so musste sie es denn noch einmal machen. Und jetzt bekam sie das Gebetbuch. Danach spielte Mrs. Donnelly Miss McCloud's Reel für die Kinder. Und Joe überredete Maria, ein Glas Wein zu trinken. Bald waren sie alle wieder ganz fröhlich und Mrs. Donnelly sagte, Maria würde noch vor Ende des Jahres in ein Kloster gehen, weil sie doch das Gebetbuch bekommen hatte. So nett zu ihr wie an diesem Abend hatte Maria Joe noch nie erlebt, so aufgelegt zu angenehmer Unterhaltung und so voll von Erinnerungen. Sie sagte, alle seien sie sehr lieb zu ihr. Schließlich wurden die Kinder müde und schläfrig, und Joe fragte Maria, ob sie nicht irgendein kleines Lied singen wolle, bevor sie ging, eins von den alten Liedern. Mrs. Donnelly sagte, ach bitte, Maria. Und so musste Maria denn aufstehen und sich neben das Klavier stellen. Mrs. Donnelly bat die Kinder, still zu sein und Marias Lied anzuhören. Dann spielte sie das Vorspiel und sagte, jetzt, Maria. Und Maria, tief errötend, begann mit dünner, zittriger Stimme zu singen. Sie sang, im Traum sah ich mich. Und als sie zur zweiten Strophe kam, sang sie noch einmal. Im Traum sah ich mich im Marmorsaal, Vasallen und Diener um mich. Und der Stolz und die Hoffnung der ganzen Zahl im weiten Palast war nur ich. Meine Schätze, sie waren unzählbar, meine Ahnen königlich. Doch das höchste Glück des Traumes war, dass ich sah, du liebtest mich. Aber niemand versuchte, sie auf ihren Irrtum aufmerksam zu machen. Und als sie ihr Lied beendet hatte, war Joe sehr gerührt. Er sagte, es ginge doch nichts über die alte Zeit und über die Musik des guten alten Belf ginge ihm auch nichts, was die Leute auch sagen mochten. Und seine Augen füllten sich so mit Tränen, dass er nicht finden konnte, was er suchte. Und am Ende musste er seine Frau bitten, ihm zu sagen, wo der Korkenzieher war. Erde mit Bibiana Beglau. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.